In der DEFAGK trägt das verteilte integrierte System für komplexe Nutzung der Naturenergie zur Stromerzeugung bei. Das System, gemeinsam erforscht und entwickelt vom Naturenergieinstitut der Staatlichen Akademie der Wissenschaften und von der Rasono-Handelsfirma Moran, benötigt im Gegensatz zum früheren naturenergieverbrauchenden Stromerzeugungssystem überhaupt keinen teuren Akkumulator und ermöglicht es, den Strom aus Solar-, Wind- und kleinen Wasserkraftgeneratoren ins staatliche Stromversorgungsnetz einzuführen und ihn bei Bedarf zu erhalten. Es bestehen viele Vorteile, wie die Sparung tausender Arbeitstage im Jahr durch automatische Steuerung der Stromverwaltung.